Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Magazin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves. Glück auf, liebe Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten. Grüß Gott, Zeilenende. Hallo, liebe Elite-Wombatunden. Hallo, lieber Aushilfsjedi. Das Schöne ist immer, solche Folgen, in denen du keine Ahnung hast, worum es geht. Das ist immer schön, weil du sitzt dann dran und bist so voller Erwartungen, was wir denn heute besprechen. Naja, also zu viel der Ehre. Eigentlich habe ich ja nie so eine Ahnung, was in unseren Folgen passiert, selbst wenn ein Thema vorkommt. Weil die Handvoll Folgen, wo ich mich vorbereitet habe, denen hört man an, dass ich vorbereitet bin. Okay. Das sind also die 5 Folgen in eurem Feed, wo ich irgendwie komisch klinge. Könnt ihr mal zurückschließen. Du erinnerst dich an das Gamer-Ende? Das mit Y? Nein, das Gamer mit G-A-M-E-R. Ach so, das kenne ich. Das ist aktuell, seitdem ich Pokémon zumindest die Story komplett durchgespielt habe, ist das Gamer-Ende ein bisschen im Winterschlaf gelandet. Alright. Dann, du sprichst schon ein gutes Thema an. Pokémon wird definitiv heute kein Thema sein. Schade. Wir können eigentlich mal die große Pokémon-Folge machen. Können wir machen. Heute sprechen wir über eine Liste, und zwar über die Top 300 Videospiele. Oh Gott. In der Edition GameStar. Und ja. In dieser Folge sprechen wir über die Top 20. Und schauen mal, was wir davon überhaupt gespielt haben. Ja. Und was wir mit diesen Spielen verbinden. Und ja, ob wir damit irgendwas anfangen können. Nun denn. Alright. Wir fangen natürlich logischerweise bei 1 wie Platz 1 an. Ja. Und arbeiten uns dann durch. Bis zur 20. Ich bin gegen den Aufbau von Spannungsbögen. Das finde ich gut. Genau, jeder Mensch kann selber schauen, wie diese Liste bei der GameStar ausschaut. Und vor allem jeder weiß doch, was das wichtigste Spiel aller Zeiten war oder ist. Pong. Nee, aber es fängt auch mit P an. Pac-Man. Portal. Portal. Portal. Portal. Das ist doch ein Shooter, oder? Jein. Ist das nicht der Shooter, wo man eine Schrotflinte haben konnte, wo man eine Katze draufstecken konnte? Nein. Also die Regeln sind folgendermaßen. Ich erwähne das Spiel und wir sagen erstmal, ob wir es überhaupt gespielt haben. Und falls wir es überhaupt nicht gespielt haben, brauchen wir danach auch nicht großartig drüber reden. Falls es einer von uns beiden gespielt hat, können wir drüber reden. Gut. Ich habe Portal nicht gespielt, wie man meinen Äußerungen möglicherweise entnehmen konnte. Okay, ich habe Portal gespielt. Portal ist ein Spiel, das war kostenlos dabei, wenn du dir die Orange Box gekauft hast. Welche Orange Box? Die Orange Box. Ich kenne die Orange Liga, das ist aber Pokémon. Und Pokémon-Content hast du mir ja heute verboten. Die Orange Box ist... Ja, aber Pokémon gibt's halt einfach nicht auf dem PC. Die Orange Box war ein Spielsammelsurium, wo drin war Half-Life. Das kenne ich. Und etwaige Dinge, die einfach an Half-Life 1 dranhingen, also dieses... Half-Life 2. Nee, diese beiden Expansions waren noch dabei und Team Fortress war noch dabei und Portal eben als kostenlose Beigabe. Ein Spiel, bei dem du tatsächlich mit einer Portalkanone, du erinnerst dich an Half-Life 2, da spielt dann die Portalkanone den Sinn, dass... er mit dieser Kanone dann Sachen aufheben kann und durch die Gegend tragen kann. Ich erinnere mich nicht, aber es ist okay. Direkt am Anfang hast du eine Portalkanone. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe einen von beiden Teilen angespielt und den anderen nicht. Und ich glaube eigentlich, dass ich Half-Life angespielt habe und nicht Half-Life 2. Okay. Auf jeden Fall, mit dieser Portalkanone kannst du drei Sachen machen. Nämlich A, Dinge transportieren, so Kuben und andere Dinge. Ja. Und du kannst zumindest in Portal 1, in Portal 2,5 gibt's da noch mal ganz viel Wahnsinn. Auf alle Fälle, in Portal kannst du zwei Portale machen. Nämlich eins, das blau ist und eins, das orange ist. Und gehst du in das Blaue rein, kommst du aus dem Orangenen raus. Fancy. Und wenn man ins Orangene geht, kommt man durchs Blaue raus. Genau. Und wenn du beispielsweise das Orangene an die Decke knallst und das Blaue auf den Boden und dann springst du in das Blaue rein, wo kommst du dann raus? Dann fällst du an der Decke wieder raus und weil da direkt drunter das Blaue ist, bist du in einer Loop of Doom gefangen. Genau. Und in dem Fall, in diesem Loop, kannst du sogar so viel Geschwindigkeit sammeln, dass du während des Fluges dann irgendwo das Orangene hinballerst und wenn du dann quasi durch das Blaue unten wieder rausfällst und dann durch das Orangene aus der Wand geschossen kommst, kommst du mit Geschwindigkeit raus. Das heißt auf Deutsch, das Spiel nutzt genau solche Sachen, dass du tatsächlich mit Geschwindigkeiten arbeiten musst. Mit diesen Geschwindigkeiten kannst du dann auch zum Beispiel diese Würfel durch die Gegend schleudern. Du nimmst dann quasi einen Würfel, legst ihn auf eine Stelle, schießt das orangene Portal irgendwo hin, wo du den Würfel hinhaben möchtest, machst das Blaue da, machst das Blaue auf den Boden, der Würfel fällt durch das Blaue durch und das Orangene lässt dann den Würfel durch und je nachdem, wie du es halt gestaltest. Sehr, sehr lustiges Puzzlespiel, sehr, sehr geiles Puzzlespiel und sehr, sehr interessant, weil es ja eigentlich quasi tatsächlich ein Shooter, eine Shooter-Optik hat und ich habe danach nicht mehr so viele Sachen gesehen, die in der Form so lustig und so gut designt sind. Das Spiel hat natürlich am Ende den witzigen Haken, dass dir, du bist ein Versuchsobjekt und musst diese Versuche überstehen und spoilern wir? Wann ist das Spiel erschienen? Vor so vielen Jahren, das ist, ja, nee, also es ist 20 Jahre alt, glaube ich. Dann spoilern wir. Beziehungsweise, nee, 2007. Also ja, es ist auf jeden Fall 15 Jahre älter. Am Ende hast du auf jeden Fall, du bekommst auf jeden Fall versprochen, dass du am Ende Kuchen bekommst. Und am Ende heißt es Kuchen und du fährst dann allerdings ins Feuer. Und wenn du in dem Augenblick nicht gerade abspringst von der Schiene, die dich ins Feuer leitet, Ende des Spiels an der Stelle für dich. Ansonsten musst du natürlich dann fliehen und fliehst als Versuchsobjekt. Du bist so ein Roboter-Ding und kämpfst am Ende aber gegen ein ganz großes gegen ein Computersystem, das dich quasi natürlich in diesen das mit diesen Robotern diese Versuche macht. Okay. Und deswegen steht auch überall The cake is a lie, also der Kuchen ist eine Lüge. Okay. Das kenne ich als Meme. Genau, The Cake is a Lie. Das ist aus Portal. Und das Schöne an diesem Spiel ist, es hat eine der schönsten Ending-Scenes, weil diese Turrets, die da sind, die singen am Ende ein Lied. Ich kann es echt nur empfehlen. Selbst wenn man es nicht durchgespielt hat, einfach mal dieses Lied anschauen. Okay. Ja, Still Alive heißt es. Ha, so. Wir kommen zu Teil 2, Platz 2. Hast du es gespielt, Warcraft 3? Nee. Ich schon. Nein, ich habe Warcraft 3 nicht gespielt. Okay, ja, Warcraft 3, RTS mit 4 Fraktionen, aus dem dann irgendwann Dota rausgeflogen ist, weil man irgendwann gemerkt hat, mit den Helden zu spielen ist einfach geiler als mit den einzelnen Weenies, die da drum rumhüpfen. Und ja, aus dem Hause Blizzard, was soll man dazu sagen? Warcraft 3 war neben StarCraft 2, StarCraft 1 damals. Eins, bitte. Eins. Und Diablo 2 waren so die Flaggschiffe, bis dann irgendwann World of Warcraft kam. Aber ja, im Grunde haben eigentlich alle nur darauf gewartet, dass World of Warcraft kam. Und haben das so lange gespielt. Dann irgendwann kam noch StarCraft 2, das so richtig Druck drauf gekriegt hat. Aber ansonsten hat Blizzard danach Blizzard ist von Activision gekauft worden, vor allen Dingen zwischendurch. Also von daher ja, und hatte dann seine Skandale. Ja, wobei ich hab ja die Theorie, das liegt daran, dass sie von Activision gekauft worden sind, weil irgendwie alle großartigen Spieleschmieden irgendwann mal von Activision aufgekauft wurden und dann hatte sich die ganze Sache. Nee, ich glaube, die Skandale gab es, bevor sie gekauft wurden von Activision. Nein. Activision ist an allem schuld. Gut, wir kommen zu Platz 3. Ja. Half-Life 2. Ja, wie gesagt. Nicht gespielt. Gut, Half-Life 2 Shooter, ja, grandiose Grafik zu seiner Zeit, seltsamerweise am Ende eine Story, also es hat ja dann so Fortsetzung und Fortsetzung und Fortsetzung bekommen und diese Fortsetzung hat dann irgendwann in einer Story geendet, die dann irgendwie nicht erzählt wurde. Ich weiß nicht, ob es mit dieser VR-Geschichte, also Alex, dann erzählt wurde, aber ja, ja, ich sag mal so, solider Shooter, hat Spaß gemacht, hat die Story aus dem ersten dann doch etwas wenig getoppt für mein Verhältnis, aber hat hier eine solide Platzierung gekriegt. Jetzt kommen wir zu Platz 4. Das könnte das Spiel sein, das ich nicht gespielt habe, aber du. Mhm. World of Warcraft. Ich habe übrigens Half-Life 1 gespielt, um das kurz nachzutragen. WoW. WoW habe ich tatsächlich gespielt, aber ich kann dazu gar nicht so viel erzählen. Ich habe, das war ein Ding, 2005 ist das, glaube ich, losgegangen, kann das sein? Müsste ich nachschauen, aber ja. So um den Dreh rum, das müsste so kurz bevor ich Abi gemacht habe, müsste das gewesen 2004. sein. 2004, gut. Ja, doch, das haut hin. So grob, ich habe das dann halt, nachdem die Abi-Prüfungen durch waren, habe ich es installiert, habe dann auch ich glaube, man hat die ersten 3 Monate gratis bekommen und ich habe mich dann die ersten 3 Monate mit diesem Spiel beschäftigt und habe versucht, in die Welt einzutauchen und fand es, es war ganz okay. Ich finde, man hatte dadurch, dass du Ich hatte keinen Bock auf dieses ganze Soziale und in Gilden oder Clans oder so reinzukommen und sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und dann ist es halt auch nur ein beliebiges Rollenspiel gewesen. Ja, das ist war sicherlich es hat sicherlich einen ziemlichen Hype ausgelöst, das Spiel. Also es gab ja durchaus auch davor schon so Online-Rollenspiele, also Ultima Online gab es ja schon gefühlt jahrzehntelang und auch so das ein oder andere. Aber nach WoW sind dann ganz viele, da ist dieses Herr der Ringe Online ist dann gekommen. Es gab Star Trek Online, das gibt es, glaube ich, bis heute. Und es sind noch so ein paar andere großer. Aber das Spiel, also wirklich besonders war das Spiel auch nicht. Und vor allen Dingen, also das Spielprinzip ist immer töte 100 Vargs, sammelt 200 Blätter und mache aus den gesammelten Zutaten 500 Medizinröllchen. Das, ja, also für ein Rollenspiel war es mediocre, ist, glaube ich, das Wort, was die Engländer für sowas benutzen. Ja, ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Mhm. Das hat aber auch einen ganz einfachen praktischen Grund. Ich hab ja mitbekommen, wie diese Entwicklung sich entwickelt hat. Dieses, ja, bald kommt World of Warcraft, weil ich zu dem Zeitpunkt Diablo 2 gespielt habe. Ja. Und alle haben dann so 2002 schon so dieses Foreshadowing, so, ja, demnächst kommt World of Warcraft. Und im Grunde hat man bei Diablo 2 auf zwei Sachen gewartet, nämlich auf den Patch 1.10, glaube ich, war es damals, und auf World of Warcraft. Und ja. Du hast dich lieber mit dem Patch 1.10 beschäftigt. Nee, schlimmer. Ich hab dann irgendwann tatsächlich mit Jumpgate angefangen. Okay. Wo ich ja dann auch tatsächlich als Radiofuzzi dann angefangen habe bei Space Channel 106, We Break the Silence. Was ja dann im Grunde die ganze Podcast-Nummer ins Rollen gebracht hat. Und dann bin ich danach auch von Jumpgate rübergewechselt zu Star Wars Galaxies. Ja. Was ja dann auch so ein Spiel war, was dann irgendwann... Stimmt, das war auch ein MMO. Ne? Genau, das dann irgendwann auch nochmal komplett reworked wurde. Es gab ja noch dieses Jump to Lightspeed Add-on. Das kam dann tatsächlich auch schon lange vor World of Warcraft. Und dann kam WoW und man dachte sich so, ja gut, ein paar Leute sind von Star Wars Galaxies dann rüber gewechselt. Aber die Leute, die mit Star Wars zu tun haben wollten, sind da geblieben und ja, ich habe dann irgendwann 2005, glaube ich, das Thema Online-MMOs auch komplett sein lassen. Ja. Ja. Dementsprechend, kann ich verstehen. Und dementsprechend auch noch nie auf WoW ja angefixt worden irgendwie. Ich habe dann immer Menschen mitbekommen, die es gespielt haben und habe dann auch mitbekommen, dass man mit denen immer weniger zu tun hat. Und ja, das hat sich dann irgendwie nicht so entwickelt. Ich habe halt auch einige Jahre vorher schon angefangen, Chat und Foren RPGs zu spielen. Und das ist für mich als alter Pen-and-Paper-Spieler dann halt doch die reizvollere Sache gewesen. Und dementsprechend hat dann für WoW auch ein bisschen die Zeit gefehlt. Gut, wir kommen zu einem Klassiker, den wir unter Garantie beide gespielt haben. Und zwar ein Spiel aus dem Jahre 1999. Age of Empires 2. Oh, AOE 2. Ich glaube, das Spiel, die Top 3 Spiele, in die ich Zeit investiert habe. Ich fürchte, dass auf Platz 1 die Sims steht. Aber auf Platz 2 steht StarCraft und AOE 2 dürfte ganz knapp dahinter auf Platz 3 sein. Und StarCraft auch nur vor AOE 2, weil wir das immer im Netzwerk gezockt haben. Aber als Singlespieler AOE. Weil ich eben schnell Empires 1 sogar. AOE 1 oder was meinst du jetzt? Nee, beide. Er hat sie beide gespielt. Ich habe witzigerweise, glaube ich, Age of Empires nur am Rande gespielt, immer wenn es dann halt zu Netzwerksachen ging. So, die Kampagne bei 2 habe ich irgendwie nie so großartig angegangen. Ich war irgendwie da. Ich hab dann irgendwann mal Empire Earth den Schwung genommen. Ja. Aber so AOE 2 war, zumindest als es rauskam, nie so meins irgendwie. Ich habe das immer gespielt im Netzwerk, weil man halt klar RTS gegeneinander spielen wollte. Und zu dem Zeitpunkt, wenn du so 2000, 2001 irgendwie auf Netzwerkpartys warst, und da gegeneinander spielen wolltest irgendwas, dann gab's halt so zwei Optionen. Mhm. Entweder du hast dich zu Tode geärgert, weil du bei Command & Conquer ständig irgendwie rausgeflogen bist. Ja. Weil die Netzwerkpartien da nie so richtig stabil liefen. Oder du hast AOE 2 gespielt. Oder natürlich später dann StarCraft. StarCraft müsste aber vor AOE 2 gewesen sein. Ja, aber das waren so die Spiele, die damals so in dem Zeitrahmen gespielt haben. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch, ich glaube, ich habe die Kampagne bei AOE 2 kaum gespielt. Ich bin allerdings bei Strategiespielen insgesamt nicht so der Kampagnenspieler. Ich spiele lieber dann die, also ich spiele gegen die KI und die war bei AOE 2 schon für ihre damaligen Verhältnisse schon ausgereift. Ich glaube, bei StarCraft habe ich die Kampagne relativ weit gespielt. Ansonsten und bei Command & Conquer und Alarmstufe Rot. Aber ansonsten habe ich auch bei den Strategietiteln eigentlich nie die Kampagne groß gespielt. Okay. Deshalb kann ich dazu AOE auch nicht wirklich was sagen, wie da die Kampagnen. Wobei, da konntest du ja, glaube ich, für verschiedene Völker verschiedene Kampagnen auch spielen. Ja. Ja, yep. Nee, habe ich nicht. Aber das, also immer hübsch Einzelspiel und einfach eine hübsche Partie gegen den Computer. Okay. Ja, wie gesagt, Netzwerkpartys, ansonsten habe ich mit AOE 2 witzigerweise nicht so viel Mut gehabt. Wir kommen zu einem Spiel, wo ich befürchte, das hast du vermutlich gespielt. Ich müsste gucken, ob ich's. Schaust jetzt Gamer Pass nach? Nee, ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Und zwar Platz 6, Call of Duty Modern Warfare. COD? Nee. Glaube ich, hab's auch nicht. Ich habe diese Battlefield-Spiele gespielt. Ich habe Medal of Honor gespielt und ich glaube, ich habe ein Call of Duty mal irgendwie in die Finger gekriegt. Aber ich glaube, das habe ich nicht. Nee, ich bin bei Shootern ja komplett raus. Also bis auf so ein bisschen LAN-Party-Erfahrung allein habe ich die nie gespielt. Und auf LAN-Partys auch nur, weil, ja komm, lass mal eine Runde Shooter spielen und ja, die Option, die jemand hat, wenn er nicht mitspielen möchte, ist ja Porn bei den anderen ziehen. Das hat sich damals nicht so angeboten. Die hatten nicht so mein Interessengebiet auf der Platte rumliegen. Von daher. Ja, man muss dazu sagen, Call of Duty 2007 ist das. Das ist dann auch schon das eine. War sowieso nach meiner LAN-Party-Zeit, aber in Shooter insgesamt, wie gesagt. Nee, bin ich raus. Machen wir den nächsten Platz. Ja, ich glaube, da bin ich auch raus. Wir kommen zu Platz 7. Das wahrscheinlich beliebteste Spiel bei den Spielern, wenn es um GameStar-Umfragen geht. In dem Fall ist es ja die Redaktion, die das entschieden hat, was hier ist. The Witcher 3 Wild Hunt. Nö. Das ist witzigerweise, also ich kann sagen, ich hab's gespielt. Ja. Und zwar Ich müsste nachschauen, was mein Steam-Account sagt. Jetzt wird's dann gleich peinlich, weil mein Steam-Account sagt, ich habe das Spiel bisher gespielt. Wieso überhaupt im Steam-Account? Ich tosse zwischenzeitlich schon mal eine Coin to dem Witcher. Moment, schauen wir mal. Habe ich das überhaupt in Steam drin? Illegale Raubkopien sind nicht in Steam. Nee, ich muss nur schauen, hier ist es. Ich muss nur schauen, ob es in unter THE oder unter W wie Witcher ist. Ich habe jetzt einfach mal geschaut. Ich habe 3,5 Stunden da rein versenkt. Es liegt tatsächlich einfach auf meinem Pile of Shame. Okay. Hat mich nach 3,5 Stunden nicht so gecatcht, dass ich gesagt habe, boah, ich versenke da jetzt mal 100 Stunden rein. Mhm. Naja, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es bestimmt nicht in deiner Top 15 Liste der besten Spieler aller Zeiten auftauchen würde. Nee, definitiv nicht. So. Wir kommen zum nächsten Platz. Platz 8. Mhm. Elden Ring. Nee. Also da kommt noch hinzu, dass ich ja nicht mehr am PC zocke. Ich habe mitbekommen, dass das ein ganz großes Hype-Ding ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal eine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Ich weiß nicht, ob das ein Puzzler ist oder ein Rollenspiel oder ein Shooter oder eine Lebenssimulation. Es ist aus der wunderbaren Welt der Souls-Spiele. Es ist von From Software. Also falls du dich so richtig schön durch irgendwelche Welten durchleiden möchtest, dann ist das so ein Spiel für dich. Wobei das ein bisschen einsteigerfreundlich ist, weil du nicht direkt auf den auf verschiedene Endbosse sofort losgelassen wirst, die dich eigentlich richtig foltern. Ich hab's tatsächlich auch schon vielleicht eine Stunde angespielt. Das hat auch da gilt. Es hat mich nicht so gecatcht, dass ich sofort sagte, boah, okay, dafür werfe ich jetzt dann mal kurz mein Leben weg und spiele das mal eine Stunde, in 100 Stunden, sondern es ist eher so ein, okay, ja, das ist dann, wenn der nächste Winter kommt. Okay. Und der Winter naht. Und man muss ja dazu sagen, es gehört so zu diesen, Skyrim zum Beispiel kennst du ja. Skyrim kenne ich, ja. Ja, und so ähnlich ist es halt auch, dass du mit einem Schwert oder mit einem Stab oder sonst irgendwas durch die Gegend huscht und Gegner vertrimmst und während du halt in Skyrim eben relativ zügig die Gegner platt machst und ein bisschen ausweichst, hast du dann halt in den From Software Spielen relativ lange große Endboss-Kämpfe, die ganz viel mit Ausweichen zu tun haben und ganz viel mit, ja, Muscle Memory im Sinne von ausweichen, ausweichen, ausweichen, jetzt zuschlagen, jetzt zuschlagen, jetzt zuschlagen, jetzt wieder ausweichen, ausweichen, ausweichen. Okay, also für ungeduldige Menschen wie mich nicht geeignet. Ich sehe schon. Genau. Es gab ja auch vor Jahren Tag mal eins dieser, eine deutsche Variante von so einem dieser Spiele. Das habe ich auch angefangen zu spielen. Das war Leiden pur, weil du fängst quasi an, rennst in so eine Kirche rein, hast noch gar nicht so wirklich die Story mitbekommen und ehe du dich versiehst, hast du, keine Ahnung, 10 Gegner gelegt, die grundlegende Steuerung gelernt, quasi ausweichen, zuschlagen, ausweichen, zuschlagen und blocken mit einem Schild und kaum hast du 10 Gegner gelegt, stehst du schon vor einem Zwischenboss. Geil. Und der ist knallhart, der möchte, keine Ahnung, 20 Treffer. Du kommst aber so ungefähr in einer Minute einmal dazu, dass du ihn überhaupt treffen kannst. Oh mein Gott. Das heißt, du bist 20 Minuten damit beschäftigt, ausweichen, ausweichen, ausweichen, ausweichen, hierhin rollen, dahin rollen, dahin rollen, dahin rollen, jetzt zuschlagen. Und ja. Und wahrscheinlich hast du nur ein kurzes Window of Opportunity, in dem du hinschlagen kannst. Und wenn du dann nicht schlägst, dauert die ganze Leidensgeschichte nochmal 10 Minuten länger. Genau. Ja, oh, so in etwa ist es tatsächlich. Gott. Und das ist dann auch so ein Spiel, was du, ja, ich habe da noch nicht so ganz für mich entschieden, ob ich da irgendwie eher so der Consolero bin, der mit einem Gamepad spielt oder das dann tatsächlich mit Maus und Tastatur spielen mag. Mhm. Aber ja, dementsprechend Ja, und so ist Elden Ring halt auch, nur Elden Ring hat halt eine Open World im Verhältnis zu den anderen From Software Spielen, die relativ, in Anführungszeichen, relativ gestreamlined sind. Okay. Sprich, du musst dann irgendwann, du kommst irgendwann auf einen Endboss und du musst den Endboss legen, wenn du quasi durch dieses Nadelöhr durch möchtest. Mhm. Das ist quasi, du kommst quasi von außen, läufst in ein Schloss rein, im Schlosshof, da ist nur ein Tor rein, durch dieses Tor läufst du rein und im Schlosshof steht ein Zwischenboss, zack. Den musst du legen, sonst kannst du quasi dem ganzen Schloss, das dann danach folgt, überhaupt nichts machen. Dementsprechend, ja. Leiden pur. Bockschwere Spiele, aber ja. Elden Ring war jetzt dann tatsächlich doch ein bisschen zugänglicher. Okay. Platz 9. Das ist jetzt so ein Spiel wahrscheinlich, das du gespielt hast, ich nicht. Möglich. Day of the Tentacle. Der Titel sagt mir was. Ist das ein LucasArts-Titel? Ja, das ist der Nachfolger von Maniac Mansion. Ja, nee, bin ich... Der inoffizielle. Auch da bin ich raus, weil LucasArts nur ein bisschen Monkey Island und das auch nur bei einem Freund daneben gesessen. Okay, ich hab's tatsächlich, glaube ich, mal irgendwo angespielt auf Testbasis, so, hey, mal eine halbe Stunde irgendwie reinspielen, aber so irgendwie Scum-VM irgendwie, lag's irgendwie rum. Und, ja, naja, hat mich irgendwie nicht gecatcht. Weil ist ja gar nicht Lukas, doch, das ist Lukas, aber Dings ist nicht von LucasArts. Was? Monkey Island, oder? Doch. Okay, dann bin ich endgültig verwirrt. Lass uns mit dem nächsten Platz weitermachen. Platz 10. Platz 10, ja. Doom. Habe ich nicht gespielt. Doom. Habe ich nicht gespielt. Doom. Wieso hast du das nicht gespielt? Weil es da ums Ballern geht. Okay, wir reden von dem Original Doom. Wir reden von dem... Ich habe kein einziges Doom gespielt. Du hast nicht ein einziges Doom gespielt. Ich habe nicht ein einziges Doom gespielt. Das hat mich nie interessiert. Was hast du in den 90ern getan? Außer an dir selbst rumgespielt. Das habe ich in den 90ern... Ende der 90er habe ich damit angefangen, glaube ich. Nee, in den 90ern gar nicht. Da habe ich Britney Spears und Backstreet Boys gehört. Ich bin aber nicht Doom gespielt. Ich war 99, 12. Ja und? Ich habe eigentlich immer mehr Strategiespiele gespielt. Und mit Simulationen und sowas. Das heißt, du warst zur Jahrtausendwende im perfekten Alter, um Doom zu spielen. Nö, hat mich nicht interessiert. Doom ist toll. Doom war toll. Doom war tatsächlich witzigerweise sogar das zweite Shooter-Spiel eigentlich, das wir damals gespielt haben. Okay. Weil wir hatten ja auch Wolfenstein 3D. Und was viel lustiger war ja tatsächlich, wenn du dann mal so Doom gespielt hattest, und Wolfenstein 3D auch gespielt hattest, dann kanntest du ja quasi so dieses Shooter-Ding. Zu dem Zeitpunkt gab es dann auch noch so ein paar andere Sachen aus der Schmiede, Heretic und Hexen. Was ganz witzig war tatsächlich, dass du, wenn du so diese Sachen hinter dir hattest und du dann den ganzen Knallis, die da irgendwie so Ende der 90er dann irgendwann mit hier, Duke Nukem 3D, voll geil, wo du dachtest, ja Leute, komm, es ist... Ja, ne, ja. Ich habe Duke Nukem in 2D gespielt. Ja, ich auch. Ich habe auch Metal Slug damals. Das habe ich nicht gespielt. Ja, aber um kurz den Bogen zu schlenkern, was du in den 90ern gespielt hast, was ich in den 90ern gespielt habe, ich habe 99 immer noch Commander Keen gespielt. Auch schön. Ja, aber das ist so das Niveau. Deshalb Doom hat mich nicht interessiert. Okay, ja, Doom hat mich durchaus interessiert und war auch sehr amüsant, weil ich hab's ja dann tatsächlich irgendwann, damals hat man es natürlich immer mit Cheatcodes gespielt, weil man natürlich so ein bisschen noch so Weenie unterwegs war und so, ach ja, komm. Ich hab's dann tatsächlich mal angefangen, auch tatsächlich ernsthaft versucht und hab's dann auch ernsthaft durchgespielt, auch Doom 2. Nicht schlecht. Also, ja, das war dann... Du bist also daran schuld, dass es Doom 3 gibt, weil du auch Doom 2 durchgespielt hast. Ja. Gut, wir kommen zu Platz 11. Und das haben wir beide gespielt. Ist es Commander Keen? Kommt der in den Top 20 noch? nein. Was ist das denn für eine scheiß Bestenliste? Also, Platz 11. Half-Life. Ja. Aber wie gesagt, nur kurz. Auch durchgespielt. Witzigerweise sogar alle Expansions, also auch dieses Blue Shift, du hattest ja also diese Sicherheitsleute, die da rumhoschten. Davon konntest du einen spielen und du konntest auch einen von diesen Kommandos spielen, die da reinmarschieren und Gordon Freeman umlegen sollen. Auch einen von denen konnte man spielen, quasi da reinhoschen. Tatsächlich geiles Spiel. Super Soundtrack, hat Spaß gemacht. Ja. Und wenn du sagst, du hast es nur kurz gespielt, dann hast du es aber nicht von Anfang an gespielt, weil alleine die ersten 5 Minuten sind ja nur eine gestreamlinete Fahrt mit einem dieser Tram-Vehikel, die dich da runterbringen ins Black Mesa-Gelände. Ich erinnere mich so ziemlich an gar nichts mehr, tatsächlich. Also ich kann da nichts Qualifiziertes zu sagen. Echt? Ich kann da nichts Qualifiziertes zu sagen. Das ist ein Spiel, was mich einfach tatsächlich nicht interessiert hat. Das hatte ich und deshalb habe ich es mal angespielt, weil das sollte total cool sein und ich glaube, ich habe es nach einer halben Stunde in die Ecke gelegt oder so, weil mich nicht abgeholt hat. Hm. Ja gut, wenn du die ersten, die erste halbe Stunde kann echt ein bisschen langweilen tatsächlich. Aber spätestens, wenn du mit einem Stemmeisen durch die Gegend rennst und solche komischen Weenies da abschlachten sollst, wird schon spannender, weil dann ist es erstmal kurz ein Survival-Spiel und dann hast du ja nach einer gewissen Zeit irgendwann mal Schusswaffen und dann wird's durchaus machbar und spannend, aber eben erst dann. Das Brecheisen ist übrigens tatsächlich, glaube ich, die Waffe, die davor in keinem Shooter dabei war. Das könnte sein. Aber ansonsten gab's Äxte und Kettensägen. Ja. Wobei ich sehr grundsätzlich vielleicht das an dieser Stelle sagen sollte, dass ich einfach mit Spielen aus der First-Person-Perspektive einfach nichts anfangen kann. Ich habe keine zum einen ist meine Hand-Augen-Koordination für Shooter zu schlecht. Okay. Und zum anderen kann ich mit dieser bin ich in First-Person Sicht total lost. Ich habe keine Ahnung, was wo ist. Ich brauche mehr Übersicht. Also Third-Person immer gerne, aber First Person ist mir zu eingeschränkt auf Blick auf die Welt. Okay. Dadurch, dass in den Top 20 kein einziges Rennspiel drin ist, direkt trotz allem die Frage, in Rennspielen nimmst du dann auch die Perspektive von hinten oben, die Mario Kart Perspektive. Okay. Das mache ich auch witzigerweise. Bei Rennspielen ist irgendwie Fahren auf der Basis nicht so pralle. Aber wir kommen zu Platz 12 und da werden wir wahrscheinlich beide sagen, hey, next. Obwohl, na, ich traue es dir zu, dass du es gespielt hast. Auch wenn es First Person ist. Sprich. Minecraft. Nee, tatsächlich nicht. Also das ist so ein bisschen mein Pile of Shame. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es bisher auch nie gespielt. Obwohl ich so Aufbaudinge ja mag. Und es ist witzigerweise auch so überhaupt nicht in meinem, muss ich mal testen. Es war ja lange Zeit ewig in 3 Tage kostenlos zu haben. Mhm. Hat mich nie gehuckt. Hat mich nie gerade so gesagt, jetzt muss ich aber dringend dahin. Ja, doch, basteln, bauen, Welten erschaffen und sowas. Das finde ich ja schon ganz nice. Das ist im Prinzip Lego nur für Computerspiele. Ja. Gut, kommen wir zu Platz 13. Das haben wir beide gespielt, allerdings nicht in der Version, die hier vorgeschlagen wird. Nehme ich mal an. Counter-Strike 1.6. Ich weiß nicht, in welcher Version ich Counter-Strike gespielt habe, aber... Ich habe Counter-Strike in der Version gespielt, in der es damals noch als Ableger von Half-Life unterwegs war. So, was ist das? 0.9, 0.6, 0.8, irgendwie sowas. Also so die damaligen Maps, als es dann noch nicht so das durchgenudelte, 50 Mal überarbeitete und sonst irgendwas Spiel, sondern als es noch als Killerspiel unterwegs war. Also man doch sagte, damit trainieren Kinder Amokläufe in Schulen. Nicht als man sagte, das ist E-Sport. Ja, also ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass es damals noch Half-Life Counter-Strike war. Ich weiß, dass ich immer derjenige war, der zuerst gestorben ist. Also wenn es damals die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich die Flagge gespielt. Eine von den Hostages. Ja. Gut, wir kommen zu Platz 14. Das ist wieder so ein Zeitfresserspiel. Ich muss kurz an dieser Stelle offenlegen, dass es mir sehr schwer fällt, ernst zu bleiben, weil immer wenn du die Zahl ansagst, stelle ich mir vor, dass du Graf Zahl bist. Ja, sicher. Wir kommen zu Platz 14. Platz 14 ist ein zweiter Teil und auch so ein Zeitfresserspiel. Auch so ein Ding, was du wahrscheinlich nicht gespielt hast, und ich auch wiederum so eins dieser, hey, kann ich mal spielen, wenn ich echt viel Zeit habe? Red Dead Redemption 2. Nach meiner PC-Zeit. Und Western-Setting jetzt überhaupt nicht meins. Ja, ich hab's mal so ein bisschen gespielt. Ich glaube, da hab ich, boah, was hab ich da in Zeit? Also es ist nicht in Steam, es ist in Rockstar-App. Look at my horse. My horse is amazing. Ich glaube, da habe ich mal so 20 Stunden rein versenkt und habe ich auch irgendwie gemerkt, okay, du bist halt ewig in 3 Tage unterwegs, mal hierhin, mal dahin. Und dann waren so Sachen wie GTA 5 und Co. dann doch spannender. Ja, also mal ganz ernsthaft, wenn ich mich auf Reisen langweilen möchte, dann spiele ich X. Da brauche ich kein Western-Setting für. Dann gebe ich mir die richtig originale Dröhnung. Okay. Wir kommen zu Platz 15. Es ist ein Lucas-Adventure. Es ist The Secret of Monkey Island. Ja. Ja, also ich weiß, dass es ist halt der Pirat und es ist glorreich und das mit dem Beleidigungsding war in Monkey Island 2, ne? Was eins? Fechten, Schatzsuche und Stehlen. Das sind die 3 Disziplinen, die ein Pirat können muss. Und das Fechten war in Teil 1 tatsächlich dieses über die Insel hoschen und dabei dann diese Fechtduelle haben und dann musstest du quasi gegen die Schwertmeisterin gewinnen. Und da waren einfach andere Beleidigungen von ihr. Du musstest mit denen, die du bis dahin gesammelt hast, quasi reagieren. Ja, okay, daran erinnere ich mich. Ja, es war ein schönes Spiel. Das ist süß. Also es ist auch anarchistisch. Das ist was ganz Eigenes, was andere nie wieder kopieren konnten. Zumindestens nicht im Mainstream. Ja. Also das ist ja, wir haben es alle irgendwie mal, entweder haben wir es selber gespielt oder wir haben neben irgendjemandem gesessen, der es gespielt hat, weil das muss man einfach gesehen haben. Das ist eigentlich Computerspiel gewordene Anarchie. Und deshalb finde ich es erstaunlich, dass ich es damals nicht aktiv und stundenlang gespielt habe und gefeiert habe. Stundenlang kann man auch gar nicht so, man kann ja gar nicht so extrem viel Zeit rein versenken, wenn man schlau ist und viele Rätsel tatsächlich lösen kann, weil sie doch sehr naheliegend sind. Ja, aber so seine 20 Stunden kann man da schon reinstecken, oder? Ja, sicher. Was witzig ist, es war ja damals so, Lucas hatte ja im Gegensatz zu den Sierra-Spielen, Sierra war damals die andere Schmiede, die einem auch tierisch auf den Sack gehen konnte. Deshalb war ich kurz übrigens zwischenzeitlich so irritiert und nochmal nachfragen. Ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob es tatsächlich ein LucasArts oder ein Sierra-Game ist. Sierra hatte so Police Quest, King's Quest und so ein Zeugs am Start. Ja. Nee, Lucas hatte die Spiele, in denen du nicht sterben konntest. Stimmt. Wobei, stimmt nicht ganz, in Monkey Island kannst du sterben. Musst du in Monkey Island nicht sogar sterben? Nee. In Monkey Island hast du tatsächlich den folgenden Witz, und zwar, du wirst an einer Stelle mit dem Idol, das du geklaut hast, versenkt im Hafenbecken. Und du kannst 10 Minuten die Luft anhalten als Guybrush Threepwood. Mhm. Und wenn du 10 Minuten lang nicht auf die Lösung kommst, die relativ naheliegend ist, dann bist du im Münchner Flughafen angekommen. Nee, dann hast du einfach, verkackt. Aber 10 Minuten konntest du da unten stehen und ich glaube, niemand hat 10 Minuten gewartet, um dieses Problem zu lösen. Deswegen. Okay. Ja. Die Lösung ist übrigens, das Ding einfach einpacken und dann raussteigen aus dem Wasser. Das ist so. Okay. Ja. Ist okay. Ja. The Secret of Monkey Island ist vor allem ja, so der Prototyp eigentlich dafür, damit, also es beinhaltet eben ganz, ganz viele Sachen, die Regeln definiert haben, nämlich zum Beispiel auch so eine Sache wie, du darfst keine Gegenstände, die du an einer Stelle findest, an einer anderen Stelle brauchen, aber nicht zurück können. Das heißt auf Deutsch, alles, was du an Ort B brauchst, musst du entweder von Ort A zwangsläufig mitnehmen müssen oder an Ort B finden. Mhm. Das ist so diese Regel. Ja, weil, ansonsten hast du ein Dead End und du musst das Spiel von Null anfangen. Das ist so Sterben und Dead Ends und was hat's noch? Zeitkritische Sachen. Zeitkritische Sachen sind auch immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Es gibt, glaube ich, in Monkey Island genau eine zeitkritische Sache. Das ist dieser Ätzkrog, den du brauchst, um die Gefängnistüre aufzumachen. Da musst du genügend Becher gesammelt haben, um dann das zu machen. Aber wenn du das nicht geschafft hast, kannst du, glaube ich, es nochmal machen. Also dementsprechend ist zumindest das Problem relativ gut gelöst. Gut. Ja. Gut, wir kommen zu Platz 16. Du. Bioshock. Da klingelt noch nicht mal was. Da klingelt nichts. Witzigerweise, bei mir klingelt was, weil ich habe Teil 2 gespielt, aber Teil 1 nicht. Teil 1 nicht. Ich habe Teil 2, ja, aber Teil 1 nicht. Bioshock. Ist auch eins dieser Shooter. Ja. Bioshock. Nö. Sag mir nix. Ja, also dementsprechend, ist irgendwie so eine Unterwasserwelt, der dann irgendwie so eine Stadt unter Wasser ist und du musst da dann irgendwie dich durchwursteln. Hat irgendwie auch einen angeblichen relativen Twist. Der Twist ist im zweiten Spiel dann irgendwie was du relativ schnell auf die Nase gedrückt bekommst, weswegen es natürlich ziemlich witzlos ist, wenn du Teil 2 angefangen hast zu spielen, nochmal auf Teil 1 zurückzugehen, um in dieses Geheimnis zu kommen. Ja gut, komm, also mal ganz ernsthaft, es macht ja auch keinen Sinn, Episode 1, 2 und 3 zu schauen und Episode 4, 5 und 6 dann hinten dran, weil dann der große Twist in Episode 5 keinen Spaß mehr macht. Wir reden von Star Wars, nur ja. Um alle abzuholen. Gut, wir kommen zu einem Spiel, was ich auch wiederum nicht gespielt habe. Ja. Hab ich's gespielt? Max Payne 2. Nö. Oder? Nee, hab ich nicht gespielt. Jo, ich auch nicht. An der Stelle übrigens tatsächlich, es gibt einen Shooter, den ich gespielt habe, und zwar mehr als 2 Stunden, und das ist Serious Sam. Okay, ja. Max Payne 2 ist übrigens auch von Rockstar gepublished worden. Rockstar sind ja die dann diese ganzen GTA-Geschichten gepublished haben. Gut, wir kommen zu Platz 18 und dazu können wir, glaube ich, ganz viel sagen, weil wir es beide sicherlich ganz viele Stunden gespielt haben. Okay. Diablo 2 Resurrected. Also, wir reden über Diablo 2, weil Resurrected brauchen wir nicht besprechen. Das kam 2021 und ist die Neuauflage, Remaster, Remake. Was ist es? Egal, wir reden über Diablo 2, weil das haben wir beide gespielt, unter Garantie. Ja. Ich habe Diablo 1 mehr gespielt. Echt? Ja. Wie kommt's? Keine Ahnung. Frag Vergangenheitszeilenende. Diablo 1 war doch im Grunde nur diese Kirche runterkämpfen. Ja, und? Konnte einen jungen Menschen lange Zeit beschäftigen. Okay. Ja, wobei, stimmt eigentlich. Diablo 1 hatte so diesen klassischen Hero-Quest-Anspruch. Dass du quasi runterläufst und einfach nur durch verschiedene Dungeons. Da ging es eigentlich Etage zu Etage tiefer und Metzeln und Schnetzeln und Rumgemüsen. Das empfehle ich auch heute noch Kindern, wenn sie die wunderbare Welt des Rollenspiels erkunden wollen. Diablo 1. Ja, Diablo 1. Ja. Du möchtest, dass diese Kinder leiden. Nee, ich denke, vom Pacing her ist das schon ganz gut. Ich fand Diablo 1, also ich habe Diablo 2 halt so viel gespielt, dass ich, als ich dann mal Diablo 1 witzigerweise als zweites erst im Nachgang angefangen habe zu spielen, dann wirklich gemerkt habe, oh je, das hat ja doch einige Komfortfunktionen, die in Teil 2 drin sind, eben nicht. Und dementsprechend ist Teil 1 dann doch so, ja, nice to have, aber 2 ist halt geil. Macht Spaß und hat halt auch spannendere Charaktere, spannendere Objekte, spannendere Items. Ja. Ja, dafür ist bei 2 bei mir nicht so viel hängen geblieben. Also es ist insgesamt nicht so viel hängen geblieben, außer dass sehr viel Blut gespritzt ist. Das ist so, dafür ist Diablo bei mir irgendwie bekannt. Okay. Ja, Diablo 2 hatte witzigerweise übrigens einen ganz lustigen Effekt. Und zwar, weißt du, wo das Spiel gehostet wurde? Nein. Wenn du es online gespielt hast. Sieht so aus, als ob ich Spiele online spielen würde? Auf deinem Rechner wurde es wurden die Maps gehostet. Das heißt, wenn du quasi den Client gestartet hast und dann gespielt hast, konntest du logischerweise über einen Map-Hack hast du es quasi gesehen, wo quasi wie quasi die Karte ausschaut. Das okay. lag aber daran, dass das Spiel auf deinem Rechner lag, nicht auf dem Server. Okay. Ja, online habe ich ja nur WoW gespielt. Okay. Ach so, ja, du gut, Diablo 2 hatte halt verdammt viel Spaß, wenn du da mal irgendwie tatsächlich drin warst und da mit anderen Leuten zusammen dann halt doch den dritten Schwierigkeitsgrad Baal und Co. gelegt hast. Das hat dann doch Spaß gemacht. Okay. Nee. Wobei man dazu sagen muss, ich habe auch meistens als Paladin gespielt und Paladine waren eher so Begleiter als Einzelgänger. Ja, die hast du immer so mitgenommen. Ich habe immer Schurken gespielt. Schurken? Ja, immer Schurken. In jedem Rollenspiel immer der Schurke. Diablo 1 Schurke? Ich überlege gerade irgendwas mit Stock. Glaube ich am Anfang. Wie gesagt, es ist so lange her, frag Vergangenheitszeilenende. Irgendwas mit hohen Geschicklichkeit. Gut, wir kommen zu Platz 19. Kennst du Sam Fisher? Ja. Okay, woher kennst du Sam Fisher? Der Titel sagt mir was, das ist die Hauptfigur aus irgendeiner dieser Shooter-Reihen, oder? Sam Fisher trägt gern schwarz, damit er in der Dunkelheit nicht gesehen wird. Aber er hat ein Nachtsichtgerät, damit er im Dunkeln besser sieht. Splinter Cell. Ah, ich wollte gerade sagen, Tom Clancy, oder? Mhm. Ja. Sam Fisher ist ein NSA-Agent und mehr weiß ich jetzt aber in dem Fall auch nicht arg, weil, ja gut, er ist noch bei Breakpoint. Nicht Breakpoint? Wie heißt das? Er ist, wie heißt denn diese Reihe? Himmel, Arsch und Widersturm. Keine Ahnung. Also Splinter Cell war ja auch ein großes Thema für Xbox Zocker. Und jetzt ist es kein großes Geheimnis, dass von den vier großen Konsolen die es so gab im Laufe der Zeit, die Xbox die einzige ist, die ich wirklich schmählich ignoriert habe. Okay, wieso? Weil es eine Microsoft-Konsole war und damals, als sie gekommen ist, war so noch die große Zeit, als man Microsoft ziemlich gebasht hat und der Meinung war, das kann gar nichts Gutes sein, was da kommt, und das hat sich so in mein Hirn eingefressen, dass ich nie eine Xbox hatte. Okay, ich hab's gefunden, und zwar Ghost Recon. In Ghost Recon taucht dann irgendwann Sam Fisher auch nochmal irgendwie auf. Okay. Und ja, also da gibt's irgendwelche Missionen. Es ist sogar so weit, dass ich quasi diese Mission überhaupt nicht gespielt habe. Mit Sam Fisher. Das ist dann auch so Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ist es, glaube ich. Genau, in den Wildlands metzelst du dich durch Südamerika und da ist er irgendwie auch unterwegs und ja. da war Bolivien spannender als Sam Fisher. Dementsprechend, ich kann zu Splinter Cell nix sagen. Haben tue ich's, weil ich es irgendwann mal von Ubisoft geschenkt bekommen habe, das Spiel. Ubisoft hatte doch mal diese, was waren das, irgendwie 20 Jahre oder 25 Jahre oder sonst irgendwelche Dinge. Und da haben sie dann 7 Tage, 7 Spiele verschenkt. Okay. Und ich glaube, du hast da zwei Assassin's Creed-Teile geschenkt bekommen. Du hast Splinter Cell geschenkt bekommen. Du hast natürlich irgendein Might and Magic geschenkt bekommen. Ja, sowas halt. Mhm. Und ich glaube, es gab Beyond Good and Evil noch umsonst oder so. Okay. Und irgendwie Trials. Also. Schön. Dementsprechend, ich kann nicht so Splinter Cell sagen, ich habe es und ich könnte es auch mal spielen, aber ja. Und last but not least, auf Platz 20. Kennst du so Spiele, wo du entweder links rumlaufen kannst, rechts rumlaufen kannst oder durch die Mitte durch, um auf die andere Seite zu kommen? Und jeder Weg hat eine unterschiedliche Herausforderung? Bestimmt. Das wahrscheinlich erste Spiel, das hatte, ich hab's nicht gespielt, ich hab dann Nachfolge davon gespielt, aber es ist Deus Ex. Du konntest Deus Ex durchhacken, wird auf den du konntest dich irgendwie durchhacken, du konntest irgendwie durchschleichen oder du konntest dich irgendwie durchshootern. Ich hab's als du musst hier die ganze Zeit schleichen wahrgenommen. Das gehört auch zu diesen zahllosen Spielen, wo Kumpels gesagt haben, hier, das musst du spielen. Naja, heißt das Scheiße nicht. So dachte, ja, gib her, ich leg's ein. Ich sehe First Person, ich muss around sneaken. Es dauert eine halbe Stunde, um 5 Meter zurückzulegen. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich guck mir jetzt ein Porno an. Ja, auch da muss ich dazu sagen, Deus Ex selber nie gespielt, die nachfolgenden Spiele von Deus Ex dann mal ja, aber ja. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Original Berührung hatte, eventuell mit dem zweiten, aber ich glaube eher, es war Deus Ex 1. Ja, apropos Sneaken und Rumschleichen, ich habe mal irgendwann mich mit dem Thema Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals noch beschäftigt, heute sage ich, das ist jugendgefährdende Medien, und auch mit dieser freiwilligen Selbstkontrolle für Videospiele. Ich habe ja darüber mal einen Artikel geschrieben. Mhm. Weißt du, warum das Spiel Hitman, also du spielst einen Auftragskiller und musst Menschen um die Ecke bringen. Ja, das ist der mit dem Barcode im Nacken, ne? Weißt du, warum das Spiel Hitman keine Altersfreigabeproblematik hatte? Weil es nicht real ist? Nö. Begründung der Bundesprüfstelle war damals, das Spiel ist für Jugendliche im Schwierigkeitsgrad so frustrierend. Die spielen das nicht lang. Witzig. Ja. Hitman habe ich tatsächlich auch nur 5 Minuten gespielt. Man höre sich bitte meine Argumentation an, warum ich Deus Ex nicht gespielt habe. Man ersetze nur Sneaken durch sinnlos Ballern. Nein, Hitman hat tatsächlich den Spaß, dass du dich ja dann auch immer in die passende Verkleidung werfen musst und Leichen, die du irgendwie produziert hast, natürlich auch entsorgen musst. Ja. Und ja, kann sein. Dadurch so weit bin ich, glaube ich, gar nicht gekommen. Dadurch wird's dann tatsächlich extrem unangenehm, nervig und störend. Gut. So, für alle anderen, die jetzt sagen, hey, ich will die alle 300 wissen, ja. Gönnt euch, ich überlege gerade, ob wir können ja die Liste verlinken. Kannst du in die Shownotes setzen? Genau, wir können die Liste verlinken. Oder ihr wartet, bis die nächste Folge kommt. Da machen wir dann Folge, machen wir Platz 21 bis 300 im Speedrun. Und nein, wir gehen nicht die Liste durch, sondern wir spielen die Spiele im Speedrun und das wird die Folge. Ah ja, okay. Ja, wir können auch mal wieder eine Runde die Elite, the Movie, the Game. Oh nein, bitte nicht. Das war eine der schlimmsten Folgen aller Zeiten. Ja. Also ich habe sie gehasst. Die Elite, the Podcast, the Movie, the Game. Also nicht vom Anhören her, aber vom Produzieren, vom Produzieren her war die echt schlimm. Ja. Okay. Ich glaube, mehr brauchen wir zu diesen 20 Spiele nicht sagen. Wir waren bei einigen dabei und haben sie gespielt. Bei einigen waren wir nicht am Start und haben sie nicht gespielt. Ja. So. Ich hoffe jetzt, wenn wir das sowas nochmal machen, dann sind nicht so viele Shooter dabei, weil ja.